Busche dort, die rasche Jugend eilt. An jedem Aste schwebt sich der kleinen lose Schar, und der bewegten Stauden stürzt gleich Hagelschauer die lockere Frucht. Hier klimmt der junge Baum den hohen Stamm entlang, die Leiter flink hinauf vom Wipfel, der ihn deckt, sieht sein Liebchen nah. Und ihrem Tritt entgegen fliegt dann im trauten Scherze die runde Nuss herab. Im Garten stehen um jeden Baum die Mädchen groß und klein, die Obste, dass sie glauben an frischer Farbe gleich.